Telekom-Fernsprecher Schottstraße gegenüber dem Hauptbahnhof 2. Es gibt nämlich 2 Vierfach-Fernsprecher. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Aufkleber mit der Aufschrift Easy International Calling, Credit Card, Collect Calls, Calling Card, Just Dial. Dort ist dann die entsprechende Telefonnummer angegeben. Der rechte Fernsprecher hat hier eine zersplitterte Scheibe, wobei das Sicherheitsglas jedoch alles zusammengehalten hat, und die scharfen Kanten sind hier abgedeckt mit Isolierband. Zur weiteren Ausrüstung gehört eine ältere Dame, die hier mit einer Krücke durch die Gegend rennt und, glaube ich, so wie es von weitem aussieht, 2 Gipsbeine hat, wobei diese Gipse mit blauen Plastiktüten verkleidet sind. Also von weitem sieht es aus, als würde hier eine würden hier 2 Plastiktaschenfüße durch die Gegend rennen. Ansonsten hier vor dem Royal Kebab und Pizza Salon und dem Spielcasino mit Internetzugang keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.